21. Brief. Muster des Lebens und Schaltkreise des Denkens. Liebe Vanessa, im vorigen Brief habe ich dir erzählt, wie Holons sich bei der Interaktion mit ihrer Umgebung verhalten können. Aufgrund eines Schocks, eines plötzlichen energetischen Anstoßes, können sie auf höhere oder niedrigere Ordnungsebenen springen. Jetzt möchte ich in unserer Geschichte über die Holons einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja unsere gewohnte Sicht der Welt als leeren, toten, mit Dingen angefüllten Raum überwinden. Es geht darum, wie man die Welt als den Raum von Gewahrsein, Fühlen, Energie sehen kann, als einen Raum voller dynamischer Muster oder Holons. Das würde uns die gewöhnlichen Dinge unserer Welt auf neue Art sehen und fühlen lassen, nämlich als lebendig und denkend. Zunächst. Was macht ein Holon lebendig? Nun, die Antwort haben wir im vorigen Brief gefunden. Lebendigkeit liegt in der Fähigkeit eines Holons, sich selbst zu organisieren. Als Wissenschaftler entdeckten, dass die genetische Vererbung durch DNA-Moleküle vermittelt ist, dachten sie gleich, sie hätten jetzt ein ganz sicheres Kriterium der Unterscheidung von Belebtem und Unbelebtem. Das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein eines Dings, nämlich eines Stücks DNA. So konnten Biologen, Psychologen, Soziologen, Lehrer und die Autoren populärwissenschaftlicher Bücher verkünden, die DNA sei das Schlüsselelement des Lebendigen. Manche Biologen räumen heute ein, dass dieses einfache Bild schrecklich irreführend ist. Die Gesamtheit aller Teile einer Zelle ist genauso wichtig wie das Vorhandensein der DNA. Wenn du auch nur die äußere Membran einer lebenden Zelle vorsichtig öffnest, lebt die Zelle nicht mehr. Sie kann sich nicht mehr teilen und vermehren. Wenn du irgendwo in das Organisationsmuster eingreifst, hast du keine lebendige Zelle mehr vor dir. Bei aller Aufregung um die DNA in den 60er Jahren wussten Wissenschaftler trotzdem noch nicht, was eine Zelle lebendig macht. Schon damals konnte niemand aus den Teilen einer Zelle und der magischen DNA eine lebendige Zelle fabrizieren, und das kann bis heute niemand. Das Leben hängt nicht in erster Linie am Vorhandensein bestimmter Dinge, wie etwa des DNA-Moleküls, sondern besteht in dynamischen Organisations- und Aktivitätsmustern. Der Grad der inneren Ordnung eines Holons wird von Wissenschaftlern manchmal als seine Kohärenz, sein Zusammenhang oder Zusammenhalt bezeichnet. Ein Holon ist dann in einem kohärenten Zustand, wenn seine Teile zusammenbleiben und harmonisch zusammenwirken. Das Holon ist als ein Ganzes und nicht als ein Gebilde aus zusammengewürfelten Teilen aktiv. In diesem Sinne ist eine lebendige Zelle kohärenter als eine tote. Der deutsche Biochemiker Fritz Popp weiß ein paar hochinteressante Dinge über Kohärenz zu sagen. Alle lebendigen Zellen senden Licht aus. Das ist die sogenannte Biolumineszenz. Und die Kohärenz dieses Lichts kann man messen. Popp konnte zeigen, dass die Kohärenz des von einer Zelle ausgesandten Lichts vom Gesundheitszustand der Zelle abhängt. Je gesünder die Zelle, desto kohärenter das von ihr ausgestrahlte Licht. Zum Beispiel ist das Licht eines von einer Freilandhenne gerade gelegten Eis erheblich kohärenter als das Licht von Eiern aus einer Legebatterie. Das Licht aus Krebszellen ist eindeutig weniger kohärent als das gesunder Zellen, und eine tote Zelle strahlt überhaupt kein Licht aus.